Kundgabe 4897. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.05.1950. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Erscheinung des Herrn. Euch, meinen Kindern auf Erden, ist das Reich Gottes nahegekommen. Machet ihr euch doch vertraut mit allem, was meine Liebe euch offenbaret. Und also werdet ihr eingeweiht in das Wissen um meinen Plan von Ewigkeit, um mein Walten und Wirken im Universum, um meine immerwährend angewandten Mittel, mit denen ich meine Geschöpfe auf ewig für mich gewinnen will. Ich lasse euch Einblick nehmen in mein Reich insofern, als dass ich euch um die Tätigkeit der seligen Geschöpfe wissen lasse, um den Zusammenhang alles Geistigen mit seinem Schöpfer und um den großen Erlösungsplan, der allem zugrunde liegt, was ihr Menschen auf Erden erlebt und erschaut. Also gewinnt ihr eine geistige Erkenntnis, die euch schon zu Anwärtern des geistigen Reiches macht, dessen Herr ich bin seit Ewigkeit. Dass euch nun meine Liebe erfasst hat, könnet ihr glauben, denn meine Liebe ist ein Strahl hellsten Lichtes, und Licht ist Weisheit. Meine Liebe ist von unvorstellbarer Gewalt, und wer sie erfähret, dessen Seele ist beglückt. Spürt sie doch die Wohltat des Lichtes und der Kraft, wenngleich der Körper anfangs noch unbeteiligt daran ist. Doch ein sichtliches Zeichen meines Liebezustromes ist die zunehmende Erkenntnis, denn sie beweiset den Aufstieg der Seele, die sich nun aus dem irdischen Reich willensmäßig in das geistige Reich versetzen kann, die mich gesucht und gefunden hat, weil ihre Liebe sie mit mir verbindet. Und so kann ich mich nun euch nahen, und ihr werdet mich erkennen, wenn mein Fuß wieder die Erde betritt, wohl auch im Fleisch, doch nicht wie einst geboren. Denn ich werde so manchem von dem Meinen in den Weg treten, wo es die Not erfordert, wo die Meinen arg bedrängt werden und ich ihnen Hilfe bringen will. Mein Reich ist nahe zu euch gekommen, und also komme ich selbst auch euch nahe. Ich weile geistig zwar immer unter euch, doch eure Liebe kann mich auch veranlassen, mich euch sichtbar zu nahen. Und eure Liebe beweiset ihr mir, dass ihr an mich glaubet. Ich weiß es, wie schwer es euch gemacht werden wird, an mich zu glauben. Und darum komme ich mit meinem Reich euch so offensichtlich nahe, dass ihr mich erkennen könnet, weil ich euren Glauben beweisen und ihn auch lohnen will. Wer an mich glaubt, der hat die Liebe in sich. Die Liebe aber ist mein. Und so ist auch jeder Mensch mein, der in der Liebe lebt. Und er soll auch mich besitzen dürfen, wie ich ihn besitze. Er soll mein Kind sein, wie ich sein Vater bin. Er ist in mein Reich aufgenommen, wenngleich sein Körper noch auf Erden weilt. Und ich gebe ihm den Beweis dafür, dass er mich schauen kann. Die Zeit geht zu Ende, und darum werdet ihr Menschen noch manches erleben, was euch unmöglich erscheint, dass der Vater zu seinen Kindern kommt und ihnen offensichtlich beisteht und dass seine Kinder ihn erkennen werden, weil er sich ihnen zu erkennen gibt. Denn meine Liebe kennt keine Grenzen, und meiner Kinder erdenlos am Ende der Tage ist schwer. Und so benötigen sie ein volles Maß meiner Liebe, die als Kraft und Licht ihnen zuströmt, auf dass sie standhaft bleiben im letzten Kampf auf dieser Erde und ausharren bis zum Ende. Amen.